herzlich willkommen zum Uncast Folge 124. Ja, mir geht's wieder besser. Vielen Dank für die nette, für die netten Genesungswünsche. Hat geholfen. Ja, und der Markus hat auch wieder einen Beitrag gemacht heute. Das freut mich immer. Markus von smartphonefan.de zeigt uns oder sagt uns heute etwas über die neuen ZTE Smartphones mit Dual SIM. Und deswegen würde ich sagen, wir lassen ihn gleich mal davon berichten und dann melde ich mich wieder und es geht weiter mit Miracast. So, herzlich willkommen dann auch von meiner Seite. Auch heute gibt's wieder einen Beitrag von mir. Nächste Woche dann wahrscheinlich nicht, sage ich ganz ehrlich, weil ich da dienstlich unterwegs bin und nur ganz, ganz kurz zu Hause bin und überhaupt die Gelegenheit hätte, was einzusprechen. Sollte es was ganz mega Dringendes sein, würde ich es vom Handy aus kurz produzieren. Habe ich auch schon gemacht. Aber ansonsten, ja, mal gucken. Ja, selbst diese Woche war es etwas schwierig, weil die News waren doch nicht ganz so intensiv wie sonst. Eines muss ich aber sagen, was ich erfreulich fand, das Nexus 10, das ist wieder verfügbar in Deutschland. Im Google Play Store beide Versionen, die 16 GB Version für 399 Euro und die 32 GB Version für 499 Euro. Ist ja momentan eigentlich das State of the Art Tablet, wenn es um 10 Zoll geht. Ich bin ja eigentlich normalerweise ein 7 Zoll Fan. Hatte eine Zeit lang eigentlich gedacht, dass sich diese Gerätegattung gar nicht so durchsetzt. Das erste Samsung Galaxy Tab, das der Rio ja glaube ich auch noch hat, das hatte ich ja auch mal eine ganze Weile. Das fand ich so vom Formfaktor her eigentlich ganz gut. Gut, es war natürlich viel zu dick für heutige Verhältnisse, aber für damals, muss ich sagen, fand ich wirklich gut. Also wie gesagt, 10 Zoll finde ich persönlich für ein Tablet zu groß. Dann kann ich auch gleich einen Laptop nehmen, während 7 Zoll halt eben unterwegs. Zwar jetzt nicht mehr unbedingt Hosentaschenkompatibel, ist aber immerhin doch Manteltaschenkompatibel. Und insofern finde ich das eigentlich spannender. Aber nichtsdestotrotz auch das Nexus 10 ist ein sehr, sehr beliebtes Gerät und es ist natürlich erfreulich, dass es wieder da ist. Wann es das Nexus 4 oder auch das Nexus 7 mit Mobilfunkschnittstelle wieder geben wird in Deutschland im Google Play Store, das ist momentan völlig offen, weil dazu gibt es noch nichts Neues. Hat sich der Google-Pressesprecher Stefan Keuchel auch zu geäußert, dass er dazu momentan noch nichts sagen kann. Währenddessen hat Saturn die Lieferfrist geändert und kann wohl erst ab 19. Dezember das Nexus 4 liefern. Aber gut, ob es jetzt am 15. oder 19. kommt, ist wahrscheinlich auch schon fast egal. Wobei, es wird dann schon langsam knapp mit dem Weihnachtsfest. Aber warten wir es mal ab. Neue Geräte gibt es in dieser Woche unter anderem vom chinesischen Hersteller ZTE. Da gab es sogar eine Presseveranstaltung zu. Die russische Online-Publikation Mobile Review, die ja oft auch sehr, sehr gut im Vorfeld informiert ist, wenn Geräte rauskommen, die hat dann drüber berichtet. Es ist eine ganze Reihe von neuen Geräten. Ich fand drei besonders interessant. Zwei davon sind Dual-SIM-Handys. Das ist ja immer spannend, wenn man zwei SIM-Karten nutzen möchte. Und eines hat LTE. Wenn auch nicht so richtig wirklich, aber immerhin. Das kleinste Gerät, ein Einsteigermodell, ist das ZTE V790. Das Gerät ist 116 x 61,7 x 12,7 mm groß, hat Android 4.0, also Ice Cream Sandwich dabei und funkt auf GSM 900, 1800 und 1900. Hier fehlt also der amerikanische 850 MHz Bereich. Das sollte man wissen, wenn man mit dem Gerät auch in die Vereinigten Staaten reisen möchte oder nach Kanada. UMTS gibt es auf 900 und auf 2100 MHz. Das Ding kann, wie gesagt, Dual-SIM, das heißt, man kann zwei SIM-Karten einlegen, um jetzt eine geschäftlich zu nutzen, die andere privat oder um eine für Daten und die andere für Sprachtelefonie zu nutzen oder wenn man in Urlaub fährt, um auf dem zweiten SIM-Karten-Slot dann die örtliche Prepaid-Karte zu betreiben, macht ja auch Sinn. Oder man wohnt sogar in irgendeiner Grenzregion, Deutschland, Österreich, Deutschland, Schweiz, Deutschland, Frankreich, wie auch immer, Deutschland, Niederlande und so weiter, um halt eben dort dann aus dem Nachbarland jeweils auch eine Karte zu betreiben. Dafür ist das wirklich super. Es gibt natürlich auch eine WLAN-Schnittstelle, die kann auch N, also 802.11n. Bluetooth kann's, GPS kann's, aber jetzt kommt's, 512 MB RAM und 1 GB ROM, das ist nicht so richtig viel. Immerhin kann man aber den Speicher durch MicroSD-Karten erweitern, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das Display ist 3,5 Zoll groß Und der Akku hat eine Kapazität von 1200 mAh, das halte ich auch für relativ wenig. Gerade wenn man denkt, dass ja da zwei Transceiver drin sind, also zwei Sender und Empfänger, um eben beide SIM-Karten parallel betreiben zu können, da muss ich sagen, ZTE weiß wahrscheinlich, warum sie nichts zu Standby und Betriebszeiten dazu geschrieben haben, weil so richtig doll kann das eigentlich nicht sein bei 1200 mAh. Gut, es steht auch nichts zum Prozessor dabei, also wahrscheinlich ist der auch relativ schwachbrüstig, aber gut. Das zweite Gerät heißt ZTE V889M, ist auch ein sehr griffiger Name, oder auch genau das Gegenteil, kann UMTS auf 900 und 2100 MHz und GSM auf 900 und 1800 nur auf dem SIM-Karten-Slot 1. Der Slot 2 kann nur GSM 900 und 1800, das ist also nur von der Ausstattung her, was die Frequenzbereiche betrifft, noch ein bisschen dürftiger als das erste Modell. WLAN und Bluetooth hat es natürlich auch. Interessant ist dieses Modell, aber ansonsten, weil es eine etwas bessere Ausstattung hat, 4 Zoll Display mit 480x800 Pixel, 5 Megapixel Kamera und immerhin ein 1 GHz Dual-Core Prozessor. 512 MB Arbeitsspeicher ist nicht so doll, aber immerhin 4 GB ROM. Das muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Also gerade wenn man jetzt auch viele Apps installieren möchte, es ist ja nach wie vor so, dass nicht alle Apps App2SD unterstützen. Da ist man einfach froh, wenn es einen relativ großen internen Speicher gibt. Ich meine, wir kennen das alle. Ein Teil des Speichers wird dann sowieso vom jeweiligen Betriebssystem wieder verbraucht. Hat man dann de facto vielleicht noch 3 oder 3,2 GB oder so über, und das sollte dann wirklich für die Apps auch reichen, außer für Navi-Apps mit Kartenmaterial, aber die kann man ja dann wirklich auf die Speicherkarte auslagern. 120,5 x 63,6 x 11,9 mm groß und immerhin gibt es hier einen 1650 mAh Akku, also immerhin etwas besser. Ja, dann das High-End-Modell sozusagen, das ist das ZTF Grand X mit LTE, allerdings nur kastriertes LTE für den deutschen Markt, also die machen einen auf iPhone, habe ich das Gefühl, aber es kann mehr als das iPhone, also zumindest wenn es um LTE geht, nämlich LTE 1800 und 2600. Auf 1800 funkt die Deutsche Telekom mit ihrem LTE-Netz. 2600 wird theoretisch von Vodafone und O2 eingesetzt. In der Praxis allerdings nicht. Die beiden nutzen momentan eigentlich auch in den Städten nur den Bereich, den alle auf dem Land nutzen, nämlich 800 MHz. Und genau der wird vom LTE-Gerät von ZTE, also vom Grand X LTE, momentan nicht abgedeckt, und das ist natürlich dann die LTE-Schnittstelle eher was, also A für Telekom-Kunden und ansonsten, um mal zu gucken, wo hat denn Vodafone und O2 schon LTE 2600, aber viel ist das nicht, weil die beiden sagen, also selbst die beiden Netzbetreiber, dass sie momentan hauptsächlich 800 MHz Funkzellen aufbauen und 2600 MHz hauptsächlich zur Verdichtung auf Messegeländen, auf Flughäfen, auf Bahnhöfen, überall dort, wo es mit der Kapazität selbst auf LTE schon langsam eng werden könnte. UMTS gibt's entweder auf 850 oder auf 900 MHz, je nachdem in welcher Region man das Gerät kauft, und auf 2100 MHz, das ist der Frequenzbereich, wo dann auch in Deutschland UMTS veranstaltet wird, 2100, und der ist also mit dabei, also gar kein Problem. Und GSM gibt's hier auch als Quadband, also 850, 900, 1800 und 1900, das heißt, dieses Gerät ist dann auch für den amerikanischen Markt voll ausgestattet. Generell ist das ZTE Grand X LTE auch für mobiles Internet wirklich ganz gut ausgestattet, wenn man mal davon absieht, dass der LTE 800-Bereich fehlt, denn es unterstützt auf UMTS sogar Dual-Channel HSPA, das heißt bis zu 42 Megabit pro Sekunde sind da auch über UMTS und HSPA möglich, das ist nicht schlecht. WLAN gibt es natürlich logischerweise auch der N-Standard ist dabei, Bluetooth 3.0, und das Gerät hat immerhin auch einen 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor, 1 GB RAM und 4 GB ROM. Der Touchscreen ist 4,3 Zoll groß, also ungefähr so wie das neue Motorola mit dem Intel-Prozessor. 8 Megapixel Hauptkamera gibt es beim ZTE, und auf der Rückkamera Ja, auf der Rückseite natürlich unten eine 1,3 Megapixel Frontkamera, die ist dann für Video, Telefonie, Skype, Google Talk etc. pp. Das Gerät ist 130,9 x 65 x 11,2 mm groß und der Akku hat hier 1900 mAh, finde ich ja nach wie vor ein bisschen wenig. Aber ja, da wird man mit leben müssen, wenn er sich austauschen lässt, was ich jetzt nicht weiß. Gebe ich ganz ehrlich zu, dann ist es ja kein Problem, zweiter Akku und gut ist. Auf jeden Fall bin ich gespannt, zu welchen Preisen diese Geräte auf den Markt kommen, weil ZTE ist ein Hersteller, der bisher ja, ich sag mal, im Smartphone-Bereich nicht so in Erscheinung getreten ist, sondern eher als Netzwerkausrüster, also zum Beispiel verbaut O2-Netzwerkkomponenten von ZTE. Aber die haben zum Beispiel auch UMTS-Sticks und ähnliche Geschichten, also die sind schon eigentlich renommiert. Euer E-Plus arbeitet netztechnisch mit ZTE zusammen. Also insofern, man kann von diesem Hersteller schon einiges halten, einiges erwarten. Ich habe da jetzt kein so schlechtes Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin mal gespannt, vor allen Dingen auf die Preispunkte für die neuen Smartphones, weil ich könnte mir vorstellen, dass die auch preistechnisch recht günstige Alternativen zu den Markenmodellen wie Samsung, HTC, Motorola und wie sie alle heißen, sein werden. Die Frage ist natürlich, ob da nach Ice Cream Sandwich noch was nachkommt, also wie jetzt die Update-Politik bei ZTE ist, sage ich ganz offen, weiß ich nicht. Das muss man einfach mal abwarten und ansonsten mal gucken, wann die Geräte auf den deutschen Markt kommen und zu welchem Preis. Jo, und das wär's dann auch schon wieder für heute von mir. Ich gebe zurück an den Rio und wir hören uns wieder vielleicht dann in 14 Tagen. Wie gesagt, nächste Woche sieht es bei mir knapp aus, weil ich unterwegs bin, aber ich könnte mir vorstellen, übernächste Woche bin ich dann auch wieder hier mit dabei. Ja, vielen Dank, Markus. War wieder sehr aufschlussreich. Die Geräte natürlich für Dual-SIM-Anwender besonders interessant. Ja, klar, natürlich. Ja, was anders Interessantes gab es die Woche auch, beziehungsweise habe ich mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Google hat ja mit dem Nexus 4, ist es, glaube ich, diesen Miracaster eingeführt. Und erstaunlicherweise gibt es tatsächlich nur auf dem einen Gerät. Die Tablets sind noch ausgegrenzt davon. Keine Ahnung wieso. Aber es stellt sich trotzdem schon mal die Frage, ist das Googles neue Multimedia-Strategie? Also das heißt, Miracast ist einfach dazu da, um zum Beispiel, sagen wir mal, Musik, ja, oder Video von dem Handy direkt an zum Beispiel das TV-Gerät zu streamen, direkt. Und ja, es gibt eigentlich eine Vielzahl von Lösungen. Ja, also bei Apple heißt es zum Beispiel AirPlay. Ja. Dann gibt es einen internationalen Standard, der nennt sich DLNA. Auch damit kann man das gut machen. Das Problem ist, dass die jeweiligen Geräte immer diesen jeweiligen Standard unterstützen müssen. Ja. Notfalls gibt es dann eben so Set-Top-Boxen und so weiter, die man dann an die entsprechenden Geräte anschließen kann, Audioanlage oder Videoanlage und darüber dann eben das Gerät verbinden. Samsung hat beispielsweise in seinen Geräten dieses Media Share drin, das basiert auf DLNA und funktioniert damit auch mit vielen Geräten, die eben DLNA unterstützen. Also hat Samsung da das schon ziemlich lange an Bord. Miracast ist halt ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen einfacher noch von der Bedienung her, wenn man so will. Es geht halt recht schmerzfrei, wenn denn das Gerät diesen Standard unterstützt. Das Faszinierende daran ist, es gibt, wie gesagt, ja eine Vielzahl von Lösungen, um genau das zu machen, die Daten oder Videos, Musik von dem einen Gerät ans andere zu streamen, aber anscheinend ist das überbewertet. Ja, also ich weiß, ich lese oft Beiträge in Technikforen und so weiter, ja, das kann man so und so machen, das mache ich so und so mit dem Server, meistens ist es dann auch eine DLNA-Lösung, ja. Selbst dieses, wo man denken könnte, das ist im Mainstream schon angekommen, das Airplay eben, ja, benutzen, wenn man das richtig so auf die Masse sieht, extrem wenige Leute. Ich würde mich auch tatsächlich interessieren, warum das so ist. Ist da einfach kein Bedarf oder ist es immer noch zu umständlich, zu kompliziert? Viele Systeme gibt es halt, sehr viele Systeme. Es gibt auch im Market schon etliche Apps, die eben genau das ermöglichen, ja, über verschiedene Protokolle. Aber irgendwie scheint es nicht so den großen Anklang zu finden. Ob das da jetzt dann beim Miracast anders sein wird, lässt sich da noch bezweifeln. Ich weiß, für uns eins ist es kaum vorstellbar, dass das so sein könnte, dass das vielleicht bei den normalen Leuten etwas total Uninteressantes ist. Allerdings muss ich sagen, habe ich schon oft erlebt, dass die Leute einfach die Musik, zum Beispiel die Musik, einfach von diesen Geräten hören, auf denen sie ist. Oder eben mittlerweile halt auch über Cloud-Dienste. Ja. Nur da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil da macht es ja im Prinzip keinen Unterschied, ob die Musik auf dem Gerät ist oder im Cloud-Dienst. Das spielt keine Rolle. Fakt ist, es gibt Leute, die sitzen an ihrem Computer, haben das Headset oder dann eben einen Kopfhörer im Handy drin und hören die Musik übers Handy, obwohl sie am Computer sitzen. Ja. Wo man doch eigentlich davon ausgeht, dass die Musiksammlung auch auf dem Computer irgendwo gespeichert sein sollte. Oder zumindest mal über den Computer abrufbar wäre. Aber selbst da ist es dann eben so, dass die Leute lieber das Handy schnappen, von eben dort die Musik einschalten und futter das hören. Ich denke einfach, dass es damit zusammenhängt, dass es einfach schneller und einfacher ist, direkt von dem Gerät das dann anzuhören, als jetzt zum Beispiel ein anderes Gerät dazuzuschalten. Ja, dann eben hier auszuwählen, okay, ich möchte jetzt das Lied eben nicht übers Handy abspielen, sondern über das andere. Das muss ja irgendwie ausgewählt werden, das Gerät, das angesprochen wird. Und im Prinzip ist das zu stressig. Ein ähnliches Problem ist es auch mit den Taschenrechnern. Ich möchte das jetzt einfach, stellt euch mal vor, es gibt keine Handys, ja. ihr sitzt am Computer und neben euch liegt ein Taschenrechner. Was macht ihr? Nehmt ihr den Taschenrechner, wenn ihr kurz was rechnen wollt, oder startet ihr das Taschenrechnerprogramm? Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Leute lieber den Taschenrechner nehmen, der auf dem Tisch liegt, als das Programm auf dem Rechner zu starten, ja, um dort eben die Berechnung durchzuführen. Ja. Und wohl das Gleiche ist dann eben auch für dieses Streaming gültig. Ja. Wo es Sinn macht, wo der Anreiz eben viel höher ist, das zu tun, ist natürlich bei Video, weil man eben das unter Umständen auf einem großen Bildschirm sehen kann, statt auf dem kleinen Handy- bzw. Tablet-Bildschirm. Da ist der Anreiz ja viel größer, nur da werfen dann einem wieder die Anbieter oft Knüppel zwischen die Beine, ja? weil die das gar nicht so wollen. Ja, dass man das auf einem großen Bildschirm sieht, möglicherweise da noch seine Kumpels einlädt und dann für 3,99 das auf einem großen Bildschirm sieht. Google ist da außen vor. Bei Google kann man natürlich die geliehenen Filme auch auf dem großen TV sehen. Andere Anbieter, die jetzt speziell für Handys Lösungen bieten, die haben offenbar sich nicht einigen können mit den Filmfirmen, das eben so frei zu geben, dass es auch auf dem TV einfach so zu sehen ist. Ja? Oder zumindest nicht über diese Software. Man kann natürlich über HDMI-Ausgang gehen und so weiter. Aber da sind wir wieder bei dem Problem mit dem Aufwand. Ja? Wenn ich dann noch rumfummeln muss mit Kabel zum Anschließen, dann mag das zwar vielleicht für uns Technik-Fans ja akzeptabel sein, aber für normale Leute, die da einfach jetzt das Video gucken wollen, den Film gucken wollen, ist es nicht akzeptabel. Möglicherweise hängt das alles damit zusammen und da stellt sich natürlich die Frage, wie stark soll Miracast, wie viel Energie soll Google in Miracast stecken, um das dann hier zu laufen zu kriegen, denn es ist einiges erforderlich, man muss mit den Herstellern zusammenarbeiten von TV-Geräten, ja, eventuell Set-Top-Boxen. Man muss den Standard etablieren, auch wenn Miracast bereits auf offene Standards basiert. Also es muss nicht alles neu erfunden werden sozusagen, aber es ist dann eben doch noch eine Hürde, das alles so zu integrieren, dass es nahtlos läuft, und da sind eben dann Hersteller gefragt, und wir wissen alle, welche Katastrophen es da teilweise gibt. Und wenn dann schon sowas wie bei Samsung nicht großartig genutzt wird, ja, zumindest nicht so, dass es auch nur annähernd an den Mainstream anklopfen kann und sagt, hier, das könnt ihr nutzen. Ja. Obwohl jeder bessere DVD-Player, DVD-Rekorder von Samsung, jedes bessere TV-Gerät von Samsung und jedes Handy und Tablet von Samsung diese Funktion, das sogenannte All-Share, beinhaltet, ja, wird es trotzdem eben kaum benutzt. Es ist eine Funktion, die ja vorhanden ist, die von wenigen genutzt wird, aber eben unter dem Radar agiert, wie man so schön sagt, in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, weil es eben offenbar das Interesse der Menschen nicht wecken kann. Der ultimative Standard, bei dem alles zusammen funktioniert, das wird noch lange, lange dauern. Da gibt es schon ein paar Firmen, die wären da wahrscheinlich niemals mit einverstanden, würden was Eigenes machen, das inkompatibel ist zu so einem Standard, den Google gesetzt hat oder den eben jetzt Firmenkonsortium gemacht hat. Ja, selbst wenn die Hölle zufrieren würde, würden die da ihre eigenen Standards dann durchsetzen wollen, ja. Und deswegen ist das die richtige Multimedia-Strategie von Google. Ich weiß nicht. Ich will immer noch einen Nexus Q haben, der alles über meine Cloud abspielt und fertig. Mehr will ich gar nicht. Und ich hoffe, dass da wieder eine Neuauflage kommt. Ich könnte die Leute echt ohrfeigen, ja, die dafür verantwortlich sind, durch ihr Gejammere, das ist vor allem die Pressefritzen, ja, dass das Nexus Q, statt dass es international auf den Markt kommt, dann tatsächlich sogar in den USA erstmal vom Markt genommen wurde, für eine Funktion, die man einfach haben will. Ja, ich will keinen Rechner anschalten, booten müssen, ja, 10 Minuten warten, bis alles hochgefahren ist, ja. Dann mal wieder, ach ja, Virus-Update erstmal ziehen, ja, und dann darüber über umständliche Programmfrickelei dann die Musik abspielen oder Video abspielen am TV und Verstärker. Nein, ich will so ein kleines Gerätchen haben, was dann mich draufklickt, zack, und mit der Fernbedienung auf dem Android-Gerät die Musik auswähle und zack, los geht's. So soll es sein. Und sobald es auch nur minimal aufwendiger ist, dann ist es eben für die Leute einfacher, sich das Teil einfach so mit dem Kopfhörer direkt am Handy anzuhören. Boom. Gut, dann lasse ich mal das Thema damit bewenden. Mich würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Meint ihr oder könnt ihr euch für euch vorstellen, so ein System einzurichten daheim, damit ihr zum Beispiel die Musik über eure Anlage hört, beziehungsweise dann Videos über ein TV-Gerät. Wie viel Aufwand würdet ihr dafür in Kauf nehmen, um das eben zu realisieren? Und vor allem, wie viel Geld? Wie viel Ausgaben? Ja, in den News die Woche, der Markus hat schon angedeutet, so richtig viele bahnbrechende News gibt's zwar nicht, aber so ein paar interessante Sachen sind wir dann natürlich wieder in die Finger gekommen, auch wenn ich nicht ganz so fit war die Woche über. Beispielsweise eine News, die regelrecht für Furore in den letzten Tagen gesorgt hat, war, dass das Nexus 4 tatsächlich einen LTE-Chip an Bord hat. Ja, hallo Markus, ne? Nexus 4 hat einen LTE-Chip drin. Die Nutzung ist illegal und problematisch. Illegal aus dem Grund, weil natürlich keinerlei Lizenzen gekauft wurden von Google und das Gerät auch nicht dafür gedacht ist und entsprechend die Netzbetreiber dieses Gerät nicht so zertifiziert haben, beziehungsweise eben auch der LTE-Chip patentrechtlich überhaupt nicht genutzt werden darf. Ja. Umständlich, weil eben der Chip erstmal natürlich die Freigabe erstmal aktiviert werden muss. Da kann man durch Eingabe des Codes Sternraute, Sternraute 4636 Raute, Sternraute, Stern in ein verstecktes Menü kommen und dort kann man dann den Chip zum Leben erwecken. Entschuldigung. Aber dies geht wohl nur in Kanada. Das schreibt das Google Watch Blog und das ist auch logisch, denn es geht um die vorhandenen Frequenzbändern, die eben bei uns nicht genutzt wird. Das funktioniert nur mit dem E-Ultra. Ich glaube, ich habe das jetzt falsch ausgesprochen. Frequenzband 4. Und das gibt es momentan halt nur in Kanada. Möglicherweise wird es dann auch noch irgendwann in anderen Teilen der Welt geben. In Europa kann man das Ganze aber wohl abhaken. Aber wie gesagt, illegal ist es allemal. Ja, auch, ich weiß, da gibt es bestimmt wieder Kontroversen darüber, was ist legal, was illegal, aber zumindest, wenn man das von den Netzbetreiber-Sicht aus sieht und von den Lizenzen, ist es natürlich nicht okay. Und deswegen ist es mehr sowas für Hacker, die da vielleicht jetzt was mit anfangen können. Richtig springen tut es nicht. Aber es ist schon bemerkenswert, dass der LTE-Chip einfach so an Bord ist. Ja, es soll ein Überbleibsel aus der eben dieser Optimus G-Reihe sein. Ja, und dass der einfach da drin ist, gut. Okay. Naja. Hoffentlich gibt es nicht noch irgendwann Ärger für Google deswegen. Weil wenn der hier jetzt aktiviert werden kann über so ein verstecktes Menü, dann ich höre schon wieder die Aufrufe bei der Konkurrenz, ne? Vielleicht doch gegen zu klagen oder so. Dann gibt's noch für die Leute, die sich es unbedingt antun wollen, der Nexus 4 Falltest, ja. Viele Spekulationen gab's ja über diese Rückseite, die da offenbar aus Glas ist, ja, oder was auch immer. LG will nicht haben, dass man das sagt, dass es Glas ist. Ist ja lächerlich eigentlich, aber okay. Nun hat sich jetzt jemand hier so ein Nexus 4 geschnappt, ein funkelnagelneues, und lässt es aus verschiedenen Höhen runterkrachen und zeigt dann, dass es gar nicht mal so schlecht ist von der Stabilität her. Also so leicht klein zu kriegen, schafft man es nicht, ja, und sollte ausreichend sein, ja. Dass natürlich die Glasrückwand hier hinten irgendwann kaputt ist, das dürfte klar sein. Aber es ist jedenfalls nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht jetzt im ersten Moment, wenn man das hört, so Rückwand aus Glas, ja. Dann sieht man schon die Telefone von der Konkurrenz, die reihenweise kaputt ist, hat man eigentlich überhaupt noch eins gesehen auf der Straße, die es nicht kaputt war. Ich weiß nicht. Also ich habe nur kaputte gesehen. Aber scheinbar ist es nicht ganz so schlimm mit dem Nexus 4. Guckt euch mal an, wenn ihr starke Nerven habt, könnt ihr das Fallvideo sehen. Ich habe immer noch das Verlangen, hier kurz bevor das auf den Boden fällt, so einen Hechtsprung hinzumachen und das aufzufangen und dann einfach mitzunehmen. Ja. Bevor es kaputt ist. Alle LG-Geräte inklusive Nexus 4-Nutzer können sich übrigens freuen, wenn sie ein solches Gerät ihr eigen nennen. Box.com, früher auch Box.net, hat wieder ein Angebot, 50 GB kostenloser Online-Cloud-Speicher, voll funktionsfähig für Benutzer eines LG oder Nexus 4 Android-Gerätes. Box ist eigentlich ein recht zuverlässiger Service, habe ich auch schon etliche Zeit hier bei mir drauf und nutze es für Archivierungszwecke. Der Dienst ist zwar nicht gerade atemberaubend schnell, also der Datendurchsatz, die Apps hingegen sind sehr, sehr gut. Die offizielle Box-App für Android kann viel mehr als nur Dateien abspeichern, da kann man sogar Dateien mit bearbeiten. Und es funktioniert sehr gut mit Folder Sync zusammen, das ich auch benutze. Damit kann man die lustigsten Sachen machen und eben dann auch auf dem Speicherplatz von box.com. Also wie gesagt, 50 GB kostenlos, wer sich jetzt anmeldet mit den LG-Geräten. Und das wird nicht ewig gehen, diese Aktion. Also am besten gleich ran anmelden und schon habt ihr dort 50 GB für euer Smartphone zur Verfügung. Die Nikon Android-Kamera. Tja, da habe ich meine Hoffnung drauf gesetzt. Ich habe ja schon über die Samsung Galaxy-Kamera gesprochen. Beides sind reine Fotokameras, die aber unter Android funktionieren und entsprechend dann halt auch etliche Funktionen mehr bieten. Sowohl das beim Samsung als auch bei der Nikon kann man ganz normale Android-Apps benutzen, auch Spiele etc. Aber es ist halt, wie gesagt, hauptsächlich eine Kamera und damit müssen die sich eben auch messen lassen. Die Samsung Galaxy Kamera viel zu teuer und auch die Nikon Coolpix S800C, so heißt die, ist einfach zu teuer. Nicht nur, dass übrigens $349 bei uns 399 Euro sind, eine Frechheit, die den Kauf schon allein aus diesem Grund ausschließt. Ne? Bei mir, da kann ich kein Pardon, aber die Leistungsdaten im Vergleich zu dem Preis, also eine 400 Euro Kamera, die muss wesentlich bessere Bilder machen, wesentlich bessere Funktionen bieten. Die 16-Megapixel-Kamera hat ein Nikkor-Objektiv mit 10-fach-Zoom. Das ist schon mal ziemlich knapp bemessen. Die Galaxy-Kamera hat beispielsweise 21-fach-Zoom. Brennweite 4,5 bis 45 mm. Hat noch eine Digital-Zoom-Vergrößerung. Will das sowieso keiner. 4-fache Digital-Zoom-Vergrößerung nochmal. Motion Detection für Standbilder. AF mit Kontrasterkennung, aber das sind alle Standards, die schon bei wesentlich günstigeren Kameras normal sind. 3,5 Zoll OLED-Monitor auf der Rückseite, da können dann eben auch die Apps bedient werden. Mit 819.000 Bildpunkten ist das natürlich nicht ganz so hochauflösend, wie man sich das vielleicht wünschen würde dann, aber es ist, wie gesagt, es ist ja auch hauptsächlich eine Kamera. Der interne Speicher 1,7 GB frei und für Anwendung 680 Megabyte auch nicht gerade so doll. Zumindest kann man für die Bilder SD und SDHC-Karten benutzen und als Videoformate wird angeboten H264, MPEG-4 AVC und mit AAC Stereo Sound im MOV in einer MOV-Kapsel lachhaft, also tut mir leid, .mpg ist Pflicht, ja. Also die QuickTime-Dateien können dich schon so, ach, könnte ich wieder ausfallen werden, ja. Ja, und Fotos, JPEG, keine RAW-Qualität, natürlich möglich, ist auch bei der Kompaktkamera nicht üblich. Dennoch, also für 400 Euro viel zu wenig Leistung. Und das geht schon mal gar nicht. Auch die Bildqualität, wie Tests gezeigt haben, ist bei weitem, also weit weg von dem, was andere Kameras können für den Preis. Und deswegen schade, dass die Kamera offenbar wegen dem Android so teuer geworden ist. Da gibt's halt doch Besseres. Interessant, jetzt um zu was ganz anderem zu kommen, das Padfone, ja, gibt es jetzt schon die zweite Ausgabe von das Padfone 2 und das wird im Dezember in Weiß wohl verfügbar sein und das sieht es ja richtig interessant aus. Das Ganze kommt halt von Asus. Ja. Das Konzept ist einfach, man hat ein Handy, das kann man einstecken in ein Tablet und das Handy ist praktisch dann das Tablet prozessormäßig und man hat dann eben den großen Bildschirm dann vom Tablet, also quasi Tablet und Handy in einem, was natürlich den Nachteil hat, dass man eben keine zwei Geräte hat, aber der Preis dann ja schon fast so hoch ist wie ein Telefon und ein Handy getrennt. Ja. letztendlich kommt es da auch da auf die Qualität an und auf das, was ihr sucht. Ein Quad-Core-Prozessor ist allemal schnell genug, sowohl für die Tablet-Aufgaben als auch für das Handy. 2 GB RAM, 13 Megapixel Kamera, 4,7 Zoll Display auf dem Handy, 720p. Das ist doch schon mal eine klare Aussage. NFC und LTE. Und LTE, das dürfte auch den Markus dann freuen, wobei ich bin nicht sicher, ob das dann auch in Europa LTE hatten wird. 32 GB, 64 GB Varianten gibt es zur Auswahl. Und das Tablet, Dock, wenn ich mal so sagen will, das hat dann ein 10 Zoll Display, also hat man auch eine gewisse Abgrenzung davon, vom Handy mit 4,7 und dann eben 10 Zoll großes Display für das Pad, für das Tablet. Na gut, okay, also wie man das auch sehen will, im Dezember wird es wohl kommen, nur ob es auch gleichzeitig in Europa startet, lässt sich noch nicht genau sagen. Da kann man sich ja auch immer auf vieles gefasst machen. Weil wir gerade bei Tablets sind, Skype gibt es jetzt auch in einer optimierten Version für Tablets. Skype hat ja immer so ein bisschen Probleme gehabt, würde ich sagen. Zunächst mal, am Anfang hatten sie Schwierigkeiten, genug kompatible Geräte zu finden. Woran das lag, da wurde dann heftig spekuliert. Man hat zuletzt auf die Netzbetreiber gedeutet, die eben dem Skype auf dem Handy gegenüber ziemlich skeptisch gegenüberstehen. Kann ich mir auch vorstellen. Das ist wohl jetzt immer weiter in den Hintergrund gerückt. Mittlerweile lassen die meisten das zu. Man kann es eh nicht kontrollieren. Das weiß man auch. Es steht hier in vielen Verträgen drin, dass man zum Beispiel Voice-over-IP nicht nutzen darf, aber das kann von den Netzbetreibern so nicht nachvollzogen werden, was für Daten das jetzt sind. Insbesondere nicht bei den modernen Smartphones, die sehr, sehr viele Daten hin und her schicken, auch hochladen etc. Da lässt sich das kaum sehen, herausfinden, wer das intensiv nutzt. Ja, und jetzt hat man eben Skype 3.0 für Android so weit verbessert, dass es eben auch auf Tablets etwas schöner anzusehen ist. Klar ist natürlich wieder Tablets, die unter dem Tablet OS laufen. Das bedeutet ab Honeycomb und die Leute, die zum Beispiel eben wie ich jetzt das Samsung Galaxy Tab haben mit Gingerbread, da wird es auch nie was anderes geben. Die gucken natürlich beim 7 Zoll Tablet dann die Handy-Version an. Ja, aber naja, gut, darüber kann man streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich hätte lieber so eine manuelle Umschaltung, ja, wo ich dann das hier erzwingen kann, dass es als Tablet-Version bei mir angezeigt wird und fertig. Ja. Es gibt hier positive und negative Sachen zu lesen. Schaut es euch am besten mal an, ist ja kostenlos. Hier gibt es übrigens auch Änderungen. Man kann jetzt auch mit seinem Microsoft-Account sich einwählen, weil ja Microsoft Skype übernommen hat, wer das noch nicht weiß, und jetzt die Accounts zusammenführt mit dem Windows 8 beispielsweise. Nun kann man also auch sich mit diesem Microsoft-Account dort anmelden. Und das ist für viele auch sehr wichtig, dass das geht, offenbar. Und ja, jetzt endlich möglich. Gut, also Skype weiter verbessert für Android, hört man immer gerne. Ich selbst nutze ja Skype nicht mehr, seit Google eben das anbietet hier. Aber es gibt ja immer noch Leute, die eben Skype nutzen, und wer dann mit demjenigen kommunizieren will, der braucht dann eventuell auch Skype. Firefox gibt es jetzt auch für mehr Geräte, das heißt für ältere Geräte hauptsächlich. Bisher war es nur die ARM V7 Prozessor-Generation, die unterstützt wird, jetzt auch die ARM V6 Architektur. Damit kann man das jetzt nutzen mit dem HTC Status, HTC Chacha, Samsung Galaxy Ace, Motorola Fire XT oder XT, LG Optimus Q und mehr. Wow. Okay. Jetzt habe ich gerade vor kurzem auf dem Tablet den Firefox ausprobiert. Der hat es dann einen Tag geschafft und dann habe ich ihn wieder gelöscht, weil er hat Probleme. Ja, also er hängt manchmal. Also bei älteren Geräten gibt es dann doch massive Probleme. Da geht schon mal das ganze Gerät für Minuten in die Knie. Einmal ist es sogar so weit gegangen, dass ich ein, mit Gewalt das Handy ausschalten musste, ja, und also das heißt länger auf den Ausschaltknopf drücken, bis es quasi erzwungenermaßen ausgeschaltet wurde und dann neu starten, weil das Gerät komplett gehangen hat. Danach habe ich dann eben Firefox wieder gelöscht und nutze jetzt weiterhin den Boat Browser. Schade eigentlich, wollte Firefox da wirklich eine faire Chance geben, aber zumindest bei mir hängt es. Es gibt allerdings hier offenbar Geräte, die dann einwandfrei unterstützt werden und da es auch sehr, sehr gut drauf läuft. Ich denke, das hat einfach was mit dem Samsung Galaxy Tab zu tun. Auch hier gilt ausprobieren, wenn ihr wollt, schaut euch den Firefox mal an, ist ja kostenlos. Interessant ist, dass es ein Add-on gibt, bei dem ihr Videos anschauen könnt, auf YouTube beispielsweise, ohne dass ihr in dem entsprechenden Gebiet seid. Das heißt, vorbei die Meldungen, dass hier keine GEMA-Gebühren gezahlt wurden und so ein Blabla. Mit Hilfe dieses Add-on könnt ihr dann diese Videos trotzdem sehen, weil es einfach eine andere Region vorgaukelt, dem System. Auch nicht schlecht. So, also Firefox für Android. Google einigt sich mit den europäischen Musikverwertern. So ist das. Die haben einen ganz großen Coup abgeschlossen, würde ich mal sagen. Und zwar mit den europäischen Musikverlegern, Künstlern und kriegst halt nicht mehr hin. Und Komponisten, Mensch! die agieren wahrscheinlich im Geheimen, ja. Auf jeden Fall stehen in diesem Deal 5,5 Millionen musikalische Werke zur Verfügung und das für insgesamt 35 Länder. Also Google hat hier einen riesen Deal gemacht für viele Länder, in denen Google Music jetzt starten kann und zusätzlich eben auch viel Musik hinzugefügt werden kann bei Google Play Music beispielsweise. Da können wir alle drauf gespannt sein. Da ist nämlich noch ausbaufähig. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch für das Music Match, das hoffentlich jetzt auch funktioniert. Ich konnte es nicht ausprobieren seitdem. Ich denke, das ist ein guter Schritt, auch wenn ich natürlich gegen diese eigentlich würde ich am liebsten mit der Musikindustrie, würde ich am liebsten sehen, wenn da die überhaupt gar keine Geschäfte mehr machen würden, aber für die Google-Nutzer kann das nur von Vorteil sein. Auch der britische und amerikanische Katalog von Universal Music Publishing und Sony, lateinamerikanisches Denken, was ein Kram. Also ist jedenfalls ein Riesenrepertoire. Ja. Die sind alle damit drin und da kann man also davon ausgehen, dass es jetzt noch mehr Länder startet. Und auch eben mit noch mehr Titel. Das ist doch was Feines. Facebook wirbt übrigens jetzt gerade massiv für den Einsatz von Android-Geräten bei den Mitarbeitern. Ja, mit riesen Plakaten in der Facebook-Zentrale fordern die fordert die Geschäftsführung sozusagen die Mitarbeiter dazu auf Android umzusteigen. Zum Beispiel ein Plakat, das eindrucksvoll belegt, wie überlegen der Android-Abverkauf momentan gegenüber dem iPhone ist, und dass der Trend noch weiter anhalten wird. Und unter dem Titel Here Come the Androids und Switch Today. So sollen sich die Mitarbeiter also dann hier genötigt fühlen, auf Android umzusteigen. Ja, warum auch nicht? Ne? Ich meine, Ziel des Ganzen ist natürlich, was ich schon im Vorfeld gesagt habe, einen Anreiz zu bieten, dass mehr Mitarbeiter bei Facebook eben Android nutzen, damit die App, die Android-App von Facebook endlich mal in die Pötten kommt, weil mittlerweile, also im Moment ist es immer noch nicht Standard, was das, die Bedienung angeht und so weiter. Also sehr viele Bugs. Und mich wundert es ehrlich, dass das hier zweithäufigstes installiertes Programm ist. Aber naja, das erste ist WhatsApp. Das kann ich bis heute noch nicht verstehen. Aber naja, gut. Es scheint wohl halt so zu sein. Ich benutze Facebook, wenn überhaupt, noch auf der Web-Oberfläche im Handy-Browser. Sehe eigentlich keinen Grund, warum ich meine App installieren soll, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich Facebook so gut wie nicht nutze, stattdessen halt eben Google Plus. Deswegen habe ich sicherlich auch nicht den Bedarf dafür, für diese App. Aber ich finde es gut, dass hier Facebook die Mitarbeiter hier motivieren will, eine bessere Android-Facebook-App auf den Markt zu bringen. Und das hört sich gut an. Im Prinzip, Facebook sagt, die Zukunft liegt auf Android. Jetzt müsst ihr noch eben hier die Zukunft akzeptieren und dafür sorgen, dass die App für die Geräte der Zukunft dann eben auch so gut ist, wie man es vielleicht erwarten sollte. Für die Benchmark-Fans, die haben es ja in letzter Zeit sehr, sehr schwer bei all den neuen Geräten, die hier ständig auf den Markt kommen. Aber AnTuTu hat jetzt die dritte Version von ihrem Benchmark-Programm veröffentlicht. Genauer gesagt, die Version 3.0.1 ist veröffentlicht worden. Und da sind wieder viele aktuelle Geräte eben mit drin enthalten. Zum Beispiel auch das HTC Droid DNA, das Nexus 4 eben. Und andere Geräte, die eben Quad-Core Snapdragon S4 Pro-Chip benutzen. Und das heißt, jetzt sind wieder aussagekräftigere Benchmarks möglich, sofern eben Benchmarks überhaupt aussagekräftig sein können. Da gibt's ja einen richtigen Glaubenskrieg pro oder contra eben Benchmarks. Ne? Ich finde das aber trotzdem als Anhaltspunkt Benchmarks manchmal ganz gut. Irgendwo muss man ja sehen, mit Zahlen, wo das eigene Gerät oder wo ein Gerät einzuordnen ist, wenn man eben auf sowas Wert legt. Natürlich hat es nicht immer was mit der echten Usability zu tun, die man dann eben erlebt. Also auch ein Gerät das dort sehr, sehr gut abschneidet, könnte ruckelig sein. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich so ein Gerät, das schon bei den Benchmarks am Stock geht. Bei dem kann man dann eben nicht erwarten, dass es noch für längere Zeit einsetzbar ist, wenn man einen gewissen Qualitätsstandard haben will. Also so als grober Überblick kann man Benchmarks schon nehmen, denke ich. Das Nexus 4 schneidet hier übrigens bei AnTuTu 3 Benchmark auch dann so im guten Mittelfeld ab. Ja, mit 17.500 habe ich jetzt Mittelfeld gesagt. Nein, es ist gar schon ziemlich weit oben. Das Droid DNA beispielsweise hat 19.000 und die sind also ganz weit oben. Ist schon nicht schlecht. Kann man schon sagen, dass da auch das Nexus 4 dann auch in diesem neuen Benchmark-System deutlich zur Oberliga gehört. Dann komme ich mal noch zu den Community-Sachen. Das möchte ich hier trotzdem mal vorlesen. Erstmal, Moment. genau. Noch was zum Verkaufsstart vom Nexus 4. Der Nils hat da geschrieben, ein paar Anmerkungen zum Thema Verkaufsstart Nexus 4. Erstens, woran lag's? Zu viele Käufer, zu wenige Geräte? Völlig richtig. An künstliche Verknappung glaube ich eher nicht. Die Produktion kann einfach nicht mit der initialen Nachfrage mithalten. LG produziert ja nicht nur das Nexus 4, sondern auch weitere Modelle. Zweitens, was hat Google falsch gemacht? Mehrere Zeitpunkte für den Start kommuniziert, mehr als ein Gerät pro User zugelassen, technische Probleme im Google Wallet, keine Vorbestellmöglichkeit, keine Infos über die zukünftige Verfügbarkeit. Kann ich alles zu 100% unterschreiben. Eins fehlt noch, Mail-Benachrichtigung erst nachdem das Gerät bereits ausverkauft war. Naja, man muss es positiv sehen. Es kann nur besser werden. In Klammer, hoffentlich. Ja, absolut. Es war absolut nicht zufriedenstellend, aber dennoch, wie du auch schon richtig gesagt hast, hier wird natürlich die Nachfrage das Hauptproblem gewesen sein. Es war einfach ein Riesenansturm. Und egal wie viele Geräte jetzt letztendlich verkauft wurden, der Ansturm war so groß, dass selbst die Google Wallet Server in die Knie gezwungen wurden. Und das sollte eigentlich bei Google schon was heißen. Dann gibt's noch etwas zum Nexus 7. Da hat der Philbo ein paar interessante Tipps geschrieben. Das müsste ich jetzt hier auch nochmal vorlesen für die Leute, die jetzt nicht hier auf Google Plus das alles nachlesen. Und zwar als Tipp ein USB-OTG-Kabel. Ja, damit kannst du Maus oder Tastatur und USB-Festplatten-Sticks anschließen. Mit der Tastatur und dem Tablet erledige ich alle Mails, Notizen, Google Plus und zum größten Teil das Surfen. Ist schneller und flexibler als der Rechner. Wenn das doch bei mir auch so wäre. Mittlerweile spiele ich mehr Spiele auf dem Nexus 7 als auf meinem Rechner. Yep. Im Moment gibt es günstige Spiele bei Google Play. Oh ja. Sonst kann ich die App Pocket empfehlen. Auf dem Smartphone am Rechner tagsüber Berichte, News, Beiträge oder Videos an Pocket senden und diese dann abends in Ruhe schön aufbereitet auf dem Nexus 7 lesen und anschauen. Ich denke, du wirst mit der Zeit immer mehr praktische Anwendungsmöglichkeiten finden und schätzen lernen. Ganz neu für mich entdeckt habe ich Comics auf dem Nexus 7. Für Bücher ist das Display nicht perfekt geeignet, für Comics aber sehr wohl. Und ein nicht wirklicher Tipp, die Google-Dienste Bilder bei Picasso, Picasa, meinst du wohl, Musik bei Google Music, Dokumente bei Google Drive und du hast immer überall alles dabei, sofern du Internet hast. Ja, also ist schon sehr, sehr gut. Für Bücher muss ich sagen, also das ist natürlich dann auch wieder Geschmackssache. Ja, also ich lese auf dem Galaxy Tab und das hat ein wesentlich schlechteres Display. Ich hätte es früher mir auch nie zu träumen gewagt. Ich habe auch einen E-Ink-Reader, der verstaubt jetzt im Schrank. Und ja, also gut, das muss man dann sehen. Aber das Display vom Nexus 7 ist natürlich exzellent. Da werden wahrscheinlich 95% aller Leser damit zufrieden kommen. Aber es kommt natürlich nicht an E-Ink ran, das ist klar. Gut, das war's von der Community schon. Ja. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die App der Woche. Da habe ich was Interessantes mal entdeckt. Also bei mir dreht sich ja momentan ziemlich alles ums Auto und da hatte ich eine sehr tolle Idee gehabt. Ich mache mein Tablet, ja, das 7 Zoll Tablet, als Bordcomputer baue ich das ins Auto ein. Und da habe ich nach einem vernünftigen Dashboard gesucht, inklusive natürlich Digitaltacho, weil das finde ich, muss heutzutage sein, ja. Ich will mein Digitaltacho, ich hasse analoge Tachometer, ich hasse sie. Und hier gibt es jetzt ein System, das sehr, sehr toll ist. Das Ganze nennt sich Ulissi Speedometer Pro. Es kostet 1,89. Es gibt auch eine kostenlose Version mit Werbung, aber wer will schon auf seinem Speedometer Werbung eingeblendet haben? Und da könnt ihr so viele Funktionen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zunächst mal schön übersichtlich die Geschwindigkeit natürlich, ja, ablesen. Die GPS Höhe, ein Kompass ist vorhanden, ja, Uhrzeit, Datum natürlich, ja, verschiedene Messwerte können auch gesehen werden. Beispielsweise wird immer wieder neu, wenn man das so fährt, von 0 auf 60, 0 auf 100, ja, oder Viertelmeile, die Zeiten registriert automatisch, ohne dass man da irgendwas machen muss. Ja. Hat man also auch immer im Blick. Das Ganze gibt's einmal als Landscape und auch als Porträtansicht. Beides finde ich ziemlich gut gelungen. Man kann die Durchschnittsgeschwindigkeit sehen, alles, was man eigentlich so braucht von so einem Speedometer und gewohnt ist. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eben noch in einem Untermenü Programme, die man aufrufen kann, zu verstecken, zum Beispiel Google Music aufrufen etc. Das Ganze ist dann auch gekoppelt mit einem K-Modus, falls das in dem Gerät verfügbar ist, wird ein K-Modus aktiviert, das heißt, das Display bleibt an und man kann dann eben diese Programme auswählen. Ich habe da TuneIn Radio Pro, Google Music beispielsweise und kann das dann eben steuern direkt über die Navigation. Und das, die große Besonderheit bei diesem Speedometer Pro ist, dass etwas eingeblendet werden kann auf alle Apps. Also die Geschwindigkeit beispielsweise kann eingeblendet werden überall in jeder App, wo man gerade ist. Egal, ob man jetzt im TuneIn Pro ist oder im Navigationsprogramm oder eben bei Google Music. Man kriegt die Geschwindigkeit immer angezeigt und das ist nämlich genau etwas, was ich schon lange gesucht habe. Wenn ich hier so ein Dashboard habe, das ist ja alles schön gut. Nur wenn ich die Google-Navigation laufen habe, dann läuft ja die Navigation auf dem Display, aber nicht mehr das Dashboard. Also ist da Digital-Taro schon mal weg. Hier kann man eben so einstellen, dass über der Google Maps die Geschwindigkeit drüber projiziert wird und hat dann eben die Geschwindigkeit auf Google Maps endlich mal im Blick. Etwas, was ich schon ziemlich vermisst habe, warum hier Google Apps keine Funktion hat, um die Geschwindigkeit anzuzeigen. Das haben fast alle Navis haben das drin. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es aber möglich, eben durch dieses Uli Speedometer Pro, unabhängig davon und eben auch unabhängig von der App, egal wo ihr seid, ihr könnt die Geschwindigkeit immer im Auge behalten. So, dass ich das Teil jetzt tatsächlich vor mein Armaturenbrett vor meinen normalen Analog-Tacho basteln kann, ja, weil den Tacho hinten dann brauche ich nicht mehr. Lasst euch aber damit nicht erwischen. Ich glaube, das ist nämlich nicht ganz okay. Zumindest beim TÜV müsst ihr es natürlich abmachen, aber das ist ja sowieso eine mobile Halterung, ja, die da reingemacht wird. Also, fantastisch. Endlich mal eine vernünftige Lösung. Und die anderen Funktionen sind ebenfalls sehr, sehr gut. Man kann eben die Navigation direkt heraus aufrufen und so weiter und so weiter. Es gibt viele, viele Funktionen, auch sogar ein HUD-Mode, ja, wenn ihr also das quasi auf die Ablage vorne legt, ja, könnt ihr das so einstellen, dass die Spiegelung an der Scheibe gemacht wird und dann könnt ihr das quasi an der Scheibe ablesen, die Geschwindigkeit. Auch das ist möglich, aber halt nur bei Nacht, ne? Speed Warnings kann man einstellen, also Geschwindigkeitswarnungen, wenn man bestimmte vorgegebene Limits eben überschreitet. Ja. Und. Also jede Menge. Ich könnte jetzt hier gerade so weitermachen. Interessant für mich finde ich, weil ich das immer gern wissen will, ja, ich weiß, absolute Spielerei, kein Mensch braucht es, die Geschwindigkeitsmessung von 0 auf 100 Stundenkilometer, ja. Immer auf der Suche nach der neuen Bestzeit. Ja, mit dem Opel Corsa. Okay. Also Leute, dann kann ich euch das nur empfehlen. 1,98 € nur. Was will man denn eigentlich noch mehr haben? Und wie gesagt, wem das noch zu viel ist, der kann sich die kostenlose Version mit Werbung holen. Die ist für lau. Und dann habt ihr halt mal unten so ein bisschen Werbung unterm Speedometer. Lasst euch aber davon bitte nicht ablenken. Gut, das war's denn auch schon wieder für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr habt ein paar nützliche Sachen hier erfahren. Ihr könnt mich erreichen mit Kritik, Informationen, Anregungen, eigenen Beiträgen. Lasst euch euren Ideen freien Lauf auf Google Plus Uncast. Oben in der Suche einfach Plus Uncast angehen und schon findet ihr die Seite. Oder per Mail rio@thenetcasts.com. www.bibelfunk.com. Die ganzen Links zu der Sendung und weitere Informationen findet ihr unter ancast.thenetcast.com. Und da immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Irgendwann muss ich das mal hier automatisieren, das schon aufnehmen, dann immer nur zusammenschneiden. Ich sage sowieso das Gleiche. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder. Und ich werde jetzt morgen erstmal eine Probefahrt mit CX-5 machen. Juhu! Und dann werde ich sehen, vielleicht brauche ich dieses Blitz-Speedometer echt gar nicht mehr. Was? Doch, ich brauche es auf jeden Fall. Der Corsa kriege ich nur nicht so schnell los. Also, dann tschüss.